Schein und ich verdunkle selbst die Sonne. Huche, Zöne, Talk and Strange. Doch riskieren eine Bombe. Die schlechteste Laune, wenn ich zu dir komme. In Lederjacke mit schwarzen Jeans. Du weißt ganz genau, ich creep mit dem Ultra Devil Shit. 666 Lunatic, als spiele ich mit diesen Jeans. Heiße Frauen, die mich gut bedienen, wenn ich in dir Laune bin. Du bist viel zu weep. Lege dich nieder, wenn ich vor dir bin. Für dich bin ich so wie ein König, du Kind. Bringe mein Fressen und bringe es schnell. Ich töte dich, Bastard, ich töte dich selbst. Gegen den Killer gibt es kein Gegenmittel außer eine Teufelsaustreibung, ich mache die Scheine mit Tötungsmanöver. Ich stöber und stöber, bis ich alles über dich finde. Es wird für dich anders als alles zuvor. Ich komme direkt aus der Hölle von Tor. Der tödliche Sünde nun meine Sünde, sie nennt sich die Völlerei. Ich fresse die Menschen als Dämon der drei Kreise der inneren Saat und Satan den Vater, den Bahn. Dem ist deine Gott verflucht in drei Zacknamen und in drei Teufelsnamen wird dir das Böse widerfahren. Dekadenz, ich schmeiß das Geld zum Fenster raus. Ich kauf mir einfach alles, obwohl ich's nicht mal brauch. Ich habe Hunger und fresse gern frei Haus. Liefer mir mein Fressen oder du frisst meine Faust. Dekadenz, ich schmeiß das Geld zum Fenster raus. Ich kauf mir einfach alles, obwohl ich's nicht mal brauch. Ich habe Hunger und fresse gern frei Haus. Liefer mir mein Fressen oder du frisst meine Faust. Ich ficke die Opfer, die alle nur reden. Ich komme zu ihnen, sie sollten dann beten, dass ich diese Scheiße so weiter ertrage. Es bleibt eine Frage, wie lange die Lage noch viel zu gelassen verweilt. Der Fressdrieb, der immer mehr steigt. Und ich bin nicht ganz abgeneigt. Entweder dich oder dein Weib. Mir regelrecht in meinen Hals. Komplett einzuverleiben, ich fresse, ich jage, ich schlinge, ich pack. Ihr Menschen, ihr bleibt so ein toller Geschmack, an dem ich mich nimmer satt gefressen hab. So zart und auch so schwach, in der Hölle, da war mein Platz. Doch ich wandel über die Erde, weil mich keiner zu stoppen vermag. Ich fresse dir dein Rückenmark aus dem Körper einfach heraus. Deine Augen und auch deine Haut, sie werden von mir aufgebraucht. Vor dem Mund, da sammelt sich Schaum und das Wasser läuft mir am Gaumen. Dekadenz oder ein Traum, mit dem Geld kannst du verwirklichen, was dir durch den Kopf geht. Du wirst von mir letztendlich zersägt in kleine Stücken gemacht. Auf meinen Fresstrieb ist Verlass. Schließe mit deinem Leben ab, weil du mir nicht entkommen kannst. Dekadenz, ich schmeiß das Geld zum Fenster raus. Ich kauf mir einfach alles, obwohl ich's nicht mal brauch. Ich habe Hunger und fresse gern frei Haus. Liefer mir mein Fressen oder du frisst meine Faust. Dekadenz, ich schmeiß das Geld zum Fenster raus. Ich kauf mir einfach alles, obwohl ich's nicht mal brauch. Ich habe Hunger und fresse gern frei Haus. Liefer mir mein Fressen oder